Das 15. Internationale Filmfestival Pyongyang, das am 16. September begann, geht jeden Tag. Vorgeführt werden die Filme, die in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern produziert wurden und auch die, die in der Vergangenheit bei den internationalen Filmfestivals hochgeschätzt wurden. Das Pyongyanger Filmtheater International, das Kino Daedongmun, das Kino Gaesun und weitere Filmvorführungsorte in der Hauptstadt wimmeln von werktätigen Filmfreunden und ausländischen Gästen.